SWR 2 Hörspiel. 7 Uhr morgens. Es sind nur wenige Menschen in der Synagoge de la Paix in Straßburg an diesem Sonntag. Freitagabend, am Vorabend von Yom Kippur, sollte der neue Chassan zum ersten Mal das Kol Nidre singen. Die große Schule war bis auf den letzten Platz besetzt. Umso größer war die Aufregung, als Shimon Levi nicht erschienen war. Daniel Singer sprang für ihn ein. Der Gottesdienst und der sich anschließende Versöhnungstag konnten begangen werden. Nachdem am Samstagabend das Schofar verklungen war, wurde das Fasten gebrochen. Bisher hatte noch niemand nach Shimon Levi gesucht. Annie Ben-David, Moderatorin beim Radio Judaica, macht sich auf den Weg ins Tonstudio. Was ist das für ein Blödsinn? Zweimal abschließen. Wer macht denn sowas? Ah! Hilfe! Annie! Hilfe! Ist dir was passiert? Im Studio. Auf dem Boden. Beruhige dich. Unser Chassan. Das viele Blut. Wir brauchen einen Arzt. Er bewegt sich nicht mehr. Er ist ganz... Und die Polizei! Komm! Nein. Sprich dein Gebet, Shimon Levi. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Annette Fern. Übersetzung, Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Ja. Schweizer? Ja. Ihr Staatsanwalt Le Grand. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie mit dem Mord in der Synagoge befasst? Ja, ich habe heute Dienst, also bearbeite ich den Fall. Der Gerichtsmediziner und die Spurensicherung sind vor Ort und ich bin auf dem Sprung. Aber den Täter haben wir noch nicht. Sehr witzig, Schweizer. Herr Staatsanwalt, es ist Sonntagvormittag. Schweizer, ein Mord in der Synagoge von Straßburg ist nicht irgendein Verbrechen. Das kann ganz schnell eine politische Dimension erreichen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich möchte Sie daher dringend ersuchen, mit äußerstem Fingerspitzengefühl vorzugehen. Wir können keinen Skandal gebrauchen. Haben Sie mich verstanden? Ja, Herr Staatsanwalt. Fingerspitzengefühl, keine voreilige Schlüsse, keine Pressestatements. Das übernehme ausschließlich ich. Und Schweizer? Ja. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Selbstverständlich, Herr Staatsanwalt. Der Kugel. Jetzt kann ich vor der Kamera brotzen und sich wichtig machen. Kommissar, haben Sie Hinweise, ob es sich um ein antisemitisches Verbrechen handeln könnte? Bitte, wenden Sie sich an Staatsanwalt Le Grand. Der wird Ihre Frage gerne beantworten. Von meiner Seite kein Kommentar. Adrien Blum, ich bin der Vizepräsident der Gemeinde. Kommissar Schweizer, meine aufrichtige Anteilnahme. Sie können sich vorstellen, was für ein Schock das für uns alle ist. Kannten Sie den Toten? Aber sicher. Jeder kannte ihn. Er war unser neuer Chassan. Entschuldigen Sie, Ihr was? Unser Chassan, unser Kantor, Shimon Levi. Er hätte am Freitag das Kol Nidre singen sollen. Die Synagoge war brechend voll. Er hatte eine wunderbare, einzigartige Stimme. Wissen Sie, viele Straßburger Juden kommen nur zu den hohen Feiertagen in die Synagoge. Die meisten hatten ihn noch nicht gehört. Sein Ruf eilte ihm voraus, wie man so sagt. Und dann kommt er nicht. Es war eine ungeheure Aufregung. Haben Sie nicht versucht, ihn zu erreichen? Es war der Vorabend von Yom Kippur. Und? Wir benutzen an diesem Tag kein Telefon. Wir fahren an diesem Tag kein Auto. Wir müssen pünktlich in der Synagoge sein. Zu spät kommen ist eine große Sünde. Und vorher sollte jeder noch einen haben essen. Nach dem Gottesdienst beginnt das Fasten bis zum nächsten Sonnenuntergang. Wir mussten anders mit der Situation zurechtkommen. Und am nächsten Tag? War Yom Kippur und Schabbat. Ich verstehe nicht. Wir benutzen auch am Schabbat kein Telefon. Kein Telefon? Das kennt sich der Le Grand ein bisschen abgegler. Haben Sie seine Familie benachrichtigt? Er hat keine Familie in Straßburg. Er kommt aus Israel. Er ist erst seit wenigen Monaten hier. Aber Sie haben Kontakt zu seiner Familie? Nein. Haben Sie die Adresse seiner Angehörigen? Nein. Er hat darüber nicht gesprochen. Er war in diesen Dingen sehr reserviert. Aber Sie haben seine Adresse hier in Straßburg? Sicher. Haben Sie ihn gefunden? Nein, das war Annie Ben-David. Sie wartet in meinem Büro auf Sie. Ich habe vielleicht noch ein paar weitere Fragen an Sie. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Annie Ben-David machte einen gefassten Eindruck. Dennoch sah Jean-Pierre Schweitzer den Schrecken in ihren Augen, als er das Büro betrat. Sie war eine große, schlanke Frau, Mitte 40. Sie trug Jeans und dazu ein schlichtes Baumwollsacko. Wie geht es Ihnen? Es geht. Soll ich Ihnen etwas zu trinken bringen lassen? Danke. Wie gesagt, es geht. Sie haben Shimon Levy gefunden? Ja. Kannten Sie ihn? Ja. Nein, wie ihn jeder kannte. Ich wusste natürlich, wer er war. Ich hatte ihn im Gottesdienst gehört. Hatten Sie engeren Kontakt zu ihm? Nein. Ich wollte ihn für unseren Sender, also für Radio Judaica, einmal interviewen. Er sprach allerdings kaum Französisch. Er war ziemlich schüchtern, sehr höflich, aber auch sehr reserviert. Er hat mich vertröstet, bis er die Sprache besser spricht. Das war auch schon alles. Danach haben wir uns gegrüßt, doch er blieb auf Distanz. Warum waren Sie an einem Sonntagmorgen im Studio? Ich wollte meine Sendung aufnehmen. Ihre Sendung? Ja, ich habe einmal die Woche eine Radiosendung. Immer wieder Jiddisch. Das Studio ist im Keller der Synagoge, aber das wissen Sie ja. Schweitzer hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, den Zeugen etwas Zeit zu lassen. Sie sollten reden, erzählen, vielleicht sogar einen Moment abschweifen können. Er brauchte diese Zeit auch, um sich ein Bild von seinem Gegenüber zu machen. Ich nehme meine Sendung immer vorher auf. Mir gefällt es nicht, live zu moderieren. Ich hatte einen heiteren Text von Sholem Aleichem gefunden. Er heißt »Mein erster Roman«. Kennen Sie ihn? Nein. Anna Tevka? Bitte? Sie kennen Anna Tevka? Das Musical? Ja. Sicher. Dann kennen Sie auch Sholem Aleichem. Er gilt als der jüdische Mark Twain. Nun, mit diesem Text unterm Arm und einem Lächeln auf den Lippen schloss ich die Tür zum Studio auf. Und da lag Shimon Levy auf dem Rücken und sah mich an. Er bewegte sich nicht. Neben seinem Körper war eine große Blutlache. Was haben Sie dann gemacht, nachdem Sie ihn gefunden hatten? Ich habe geschrien und bin rausgerannt. Und auf dem Flur habe ich dann Adrian Blum getroffen. Sie haben nichts angefasst? Nichts. War die Tür abgeschlossen? Weiß ich nicht mehr. Doch, ja, sogar zweimal, was eigentlich ungewöhnlich ist. Warum? Die Tür fällt ins Schloss und ist dann von außen nur mit einem Schlüssel zu öffnen. Wir schließen sie nie extra ab. Es ist unnötig. Ohne Schlüssel kommt keiner hinein. Steckte ein Schlüssel? Nein. Wer hat alles einen Schlüssel? Ich, ein paar andere Moderatoren. Und ein Schlüssel ist immer am Eingang der Synagoge beim Wachpersonal hinterlegt. Da kann man ihn sich abholen, wenn man ihn braucht. Ich danke Ihnen. Ich denke, das reicht fürs Erste. Sie sind sehr tapfer. Ich versuche es. Ich werde meine Sendung irgendwo anders aufnehmen. Das lenkt mich etwas ab. Vielleicht hören Sie es sich mal an. Als Elsässer verstehen Sie das Jiddisch bestimmt, denke ich. Sehr gerne. Haben Sie vor, in der nächsten Zeit zu verreisen? Nein. Ich bleibe über Sukkot. Das ist das Laubhüttenfest in Straßburg. Ja? Herr Staatsanwalt Legrand, Schweizer, ich habe mir die ersten Berichte des Arztes und der Spurensicherung kommen lassen. Es besteht kein Zweifel, der Tote ist ermordet worden. Ermordet? Nicht jeder gewaltsame Tod ist ein Mord. Warum sind sich die Kollegen so sicher? Ganz einfach. Todesursache war ein Stich direkt ins Herz. Todeszeitpunkt Freitagabend, ein einziger Messerstich. Durchaus nicht ungeübt, aber im Prinzip kann das jeder. Es ist nicht zu sagen, ob ein Mann oder eine Frau zugestochen hat. Das Tatwerkzeug fehlt. Es wurden keine Kammspuren festgestellt. Levy muss seinen Mörder gekannt haben. Ist das alles? Nein, Der Täter war Linkshänder. Das ergibt sich eindeutig aus der Wunde, den Blutspuren und der Lage der Leiche. Was sagt die Spurensicherung? Ja, das sollten eigentlich Sie mir berichten. Naja, aber egal. Nichts Verwertbares auf den ersten Blick. Der detaillierte Bericht folgt. Es gibt eine Vielzahl von Fingerabdrücken im Studio und die müssen alle überprüft werden. Es wird sicher noch ein paar Tage dauern. Irgendetwas zu dem Messer? Nein, also zumindest nichts Auffälliges. Eine Klinge von 6 bis 7 Zentimeter Länge, ein einfaches Küchenmesser vielleicht. Wurde bei Levi der Schlüssel zum Studio gefunden? Lassen Sie mich mal nachsehen. Nein, nur seine Wohnungsschlüssel. Die Kollegen von der Spurensicherung sind schon unterwegs. Fahren Sie da jetzt auch hin. Wir brauchen Ergebnisse. Gut. Und Schweizer? Ja? Wie gesagt, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich habe für morgen eine Pressekonferenz angesetzt. Sie brauchen nicht erscheinen, aber ich brauche Ihren Bericht. Es ist mit der Hock und ich habe noch nichts gegessen. Da verdammt das Glauben drüber da. Ja? Marie-Claude? Ich hab's schon in den Nachrichten gehört. Das ist schon schrecklich. Ich denke, ich habe hier noch eine Weile zu tun. Und dann muss ich noch meinen Bericht schreiben, der Lücker will sofort. Das heisst, heute einmal kein Sauerkraut für mehr Schutz. Ich stell das warm. Bis später. Marie-Claude Schweizer wusste, auf was sie sich eingelassen hatte, als sie einen Polizisten heiratete. So sehr sie die ruhigen Sonntage mit ihrem Mann genoss, so selten waren sie. Seine Fälle ließen ihn nicht los. Wenn er ermittelte, saß er auch oft an den Wochenenden zu Hause und grübelte über irgendetwas nach. Ein ungelöster Fall ließ ihm keine Ruhe. Und ein Gewaltverbrechen erst recht nicht. Entschuldigen Sie. Womit kann ich Ihnen helfen? Hatten Sie am Freitagabend auch Wachdienst? Ja. Sie haben doch hier einen Schlüssel für das Radiostudio. Ja, ich meine, nein. Nein? Unser Rasan hat ihn am Freitagabend abgeholt. Warum? Ich denke, er wollte einen Raum, in dem er sich ungestört vorbereiten konnte. Das Conidre ist eine große Herausforderung und hier war viel los. Im Studio konnte er sich in Ruhe einsingen. Hat er Ihnen gesagt, dass er den Schlüssel deswegen möchte? Nein, er sprach nie sehr viel. Ich habe es mir so zusammengereimt. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Nein, an Yom Kippur fällt Ihnen gar nichts auf. Da haben Sie alle Hände voll zu tun. Es kommen so viele Menschen, die sonst nie in die Synagoge gehen. Da sind Sie mehr Fremdenführer als Wachpersonal. Aber es hat auch immer etwas Festliches. Und ist der Schlüssel jetzt wieder da? Moment, nein. Kommissar Schweizer? Monsieur Blum. Ich habe Ihnen die Adresse von Simon Levi aufgeschrieben. Ah, danke. Haben Sie schon etwas gegessen? Nein, das wird heute auch erstmal nichts. Ich muss jetzt in die Wohnung Ihres Rasan. Ich bringe Sie hin. Sie holen sich unterwegs wenigstens ein Sandwich und essen es bei mir im Auto. Aber... Ich bestehe darauf. Sie können Ihren Wagen nachher abholen oder abholen lassen, aber Sie haben wenigstens etwas gegessen. Haben Sie an Yom Kippur auch gefastet? Natürlich. 25 Stunden im Ganzen. Aber Sie sollten nicht fasten und gleichzeitig arbeiten. Gut, dann bedanke ich mich und nehme gerne an. Blum hielt vor einem koscheren Bistro, in dem sich Schweizer ein Pastrami-Sandwich richten ließ. Dazu nahm er eine Flasche Carola Bleu. Als er zurückkam, verstaute Adrian Blum gerade noch ein paar Tannenzweige im Kofferraum. Jean-Pierre Schweizer nahm den angenehmen Geruch wahr, als er wieder in den Wagen stieg und sie weiterfuhren. Das ist für unsere Suka. Ihre was? Unsere Hütte. Wir feiern dort das Laubhüttenfest. Die Suka muss mit Zweigen bedeckt sein, aber so, dass die Sonne immer noch durchscheinen kann. Ich lasse Sie an der Ecke raus. Sehen Sie die Wohnung im zweiten Stock? Da, wo das Licht brennt? Genau. Das ist die Wohnung von Simon Levi. Und warum brennt das Licht am helllichten Tag? Wir machen kein Licht an Yom Kippur. Entweder man hat einen Zeitschalldurch oder es brennt den ganzen Tag. In der Wohnung von Simon Levi deutete wenig darauf hin, dass hier ein junger Mann lebte. Dass hier überhaupt jemand lebte. Sie war nur mit dem Nötigsten eingerichtet. Sehr aufgeräumt und beinahe aseptisch sauber. Was bist du für ein Mensch? Shimon Levi. Schweizer betrachtete ein Foto, den einzigen persönlichen Gegenstand, den er finden konnte. Bist du das? Jung und munter am Strand und ohne Bord. Und wer ist der andere Mann auf dem Bild? Auf der Rückseite war etwas auf Hebräisch notiert. Schweizer nahm das Bild an sich. Am nächsten Morgen würde er den Bericht der Spurensicherung auf seinem Schreibtisch vorfinden. Deine Brillen haben sich abgestellt auf mir. Hat sich mir ausgewiesen, als er sieht mich durch und durch. Als er sieht mein Herz. Als er sieht mein Sod. Mein heiligen, heiligen Sod. Und ich habe er abgelotzt, die Augen. Ich habe aber der Filz auf sich, die Brillen. Ich habe gefehlt, als er hört nicht auf mir zu gucken. Und ich habe nicht willendig aufgehoben, die Augen. Und hab sich wieder begegnet mit seinen Brillen. Was haben geguckt mir in ein wenig in Herzen herein und gezeugen mir zu sich wie ein Magnet. Ja. Staatsanwalt Legrand, Sie sollten mich doch fortlaufend informieren. Es ist gerade erst Montag. Wenn es schon etwas zu berichten gäbe, hätte ich mich gemeldet. Die Presse sitzt mir im Nacken. Also, was haben wir bisher? Nicht viel. Ich kann Ihnen sagen, was wir nicht haben. Den Schlüssel zum Studio, die Tatwaffe, das Motiv und den Täter. Was haben Sie in der Wohnung des Opfers gefunden? Nun, Shimon Levi ist erst vor ein paar Monaten eingezogen. Aber selbst dafür wirkt das Appartement recht unbewohnt. Er muss ein äußerst bescheidener Mann gewesen sein. Machen Sie weiter, Schweizer. Jean-Pierre Schweizer betrachtete das Foto, das er aus der Wohnung mitgenommen hatte. Mittlerweile wusste er, was auf der Rückseite notiert war. Shimon und Dov. Beide in Shorts im Sommer am Strand. Das Gott überall sehen. Sie blickten heiter und gelöst in die Kamera. Sie umarmten sich nicht, machten aber einen vertrauten Eindruck. Wie zwei alte Freunde, wo sie erkennen sie doch ewig. Warum bist du auf Straßburg gekommen? Shimon Levi. Ja? Kommissar Schweizer, Monsieur Blum. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Welche? Warum hat die Gemeinde einen Vorsänger aus Israel angestellt? Ich meine... Herr Kommissar, das ist eine längere Geschichte. Und Sie haben völlig recht, es ist etwas ungewöhnlich. Normalerweise geht das Amt vom Vater auf den Sohn über. Oder vom alten Hasan auf seinen Schüler. Bei uns wäre das Daniel Singer gewesen. Aber ich habe mich durchgesetzt. Ich verstehe nicht ganz. Herr Kommissar, ich muss jetzt unbedingt unsere Suka fertig bauen. Aber kommen Sie doch einfach übermorgen Abend zu uns zum Essen. Und ich erzähle Ihnen alles ausführlich. Das ist zwar etwas ungewöhnlich. Ach was, kommen Sie um 8 Uhr und bringen Sie Ihren Mantel mit. Einverstanden? Einverstanden. Den restlichen Montag und den gesamten Dienstag verbrachte Jean-Pierre Schweizer an seinem Schreibtisch. Der Staatsanwalt hatte so viel Druck gemacht, dass sowohl die Ergebnisse der Obduktion als auch die der Spurensicherung vorlagen. Selten hatten ihn die Kollegen so übernächtigt angesehen. Die Spurensicherung hatte tatsächlich sämtliche Fingerabdrücke aus dem Tonstudio eindeutig zuordnen können. Entweder ist der Mörder sehr vorsichtig. Oder er kehrt zu denen, die immer mal wieder im Radio zu tun haben. Aber das bringt uns keinen Schritt weiter. Trotzdem ließ Schweizer sie alle überprüfen. Die Liste enthielt gut 50 Namen. Alle hatten ein Alibi. Die meisten waren zur Tatzeit bei ihrer Familie oder Freunden. Schließlich war ja Yom Kippur. Die restlichen waren nachweislich nicht in Straßburg. Schweizer griff zum Telefon und rief Annie Bender-Witt an. Haben Sie noch Fragen, Herr Kommissar? Ja. Ich wundere mich, warum in einem so kleinen Radio so viele Leute ein- und ausgehen. Jeder, der ein Thema hat, kann bei uns eine Sendung oder eine Reihe von Sendungen daraus machen. Gibt es bei Ihnen auch eine Sendung auf Hebräisch? Oder genauer gefragt, wer kann Hebräisch in Ihrer Gemeinde? Sie meinen, mit wem hätte Shimon ein Vertrauensverhältnis jenseits der Verständigungsschwierigkeiten aufbauen können? Ja. Waren Sie schon einmal in Israel? Nein. Sehen Sie, Viele aus unserer Gemeinde haben Verwandte in Israel. Und es übersiedeln auch immer wieder Juden aus dem Elsass dorthin. Wenn sie also jetzt nach Israel kommen und jemanden mit Shalom begrüßen, sind die Chancen relativ hoch, dass er ihnen auf Englisch, Französisch, Russisch oder sogar auf Elsässisch antwortet. Wir können alle ein paar Worte Hebräisch und natürlich die Gebete. Aber für ein Gespräch reicht das nicht aus. Da muss ich sie enttäuschen. Shimon Levi ist ein stiller Mensch. Nur wenn er singt, trägt er. Sonst versteht man niemand. Und wer ist doof? Um nicht mit leeren Händen bei Adrian Blum zu erscheinen, kaufte Schweizer noch eine Schachtel Schokolade beim Patissier Lietzler und machte sich auf den Weg. Sie sind sicher Kommissar Schweizer? Mein Mann hat mir schon von Ihnen erzählt. Ich habe Ihnen ein bisschen Schokolade mitgebracht. Das ist nett, aber wir essen heute fleischig und Ihre Schokolade ist milchig. Die anderen sind schon unten im Garten. Wir essen draußen? Ja, in unserer Sukka. Wir erinnern uns an den Auszug aus Ägypten und essen deshalb ein paar Tage in einer Hütte. Ach, das wusste ich nicht. Ich will Sie nicht stören. Sie stören überhaupt nicht. Können Sie mir helfen, die Schüssel runterzutragen? Wir haben gefilte Fisch, Lachs und noch ein paar andere Sachen. Ehe es sich Schweizer versah, hatte er mehrere Schüsseln in der Hand und folgte Blum in den Garten. Noch etwas. Beim Laubhüttenfest sind wir alle perdu. Ich hoffe, es stört Sie nicht. Ganz und gar nicht. Ich heiße Jean-Pierre. Und ich, Adrien. Komm, die anderen sind schon da. Die anderen, das waren die beiden Kinder von Nadine und Adrian Blum. Mit ihren Kindern. Zwei Nachbarn mit ihrer Familie und noch ein paar Bekannte. Im Ganzen etwa 20 Personen. Schweizer verstand jetzt, warum Adrien so lange an der Hütte gebaut hatte. Dennoch saßen sie wie die Sardinen dicht an dicht, was bei dem einsetzenden Nieselregen aber nicht unangenehm war. In der Hütte roch es angenehm nach Tannenzweigen. Sie schwimmen, wie Großvater gesagt hat. Kein Wunder, es ist ragend. Sie schläuft Peter fast. Die Stimmung war sehr gelöst und bald schon war jeder mit jedem im Gespräch. Nun, ich wollte dir erzählen, warum Shimon Levi bei uns den Posten des Chazan bekommen hat. Richtig. Traditionell geht das Amt vom Vorgänger auf seinen Schüler über. Und der Schüler sollte nach Möglichkeit verheiratet sein. Warum? Du kennst die Macht der Stimme. Natürlich, ich liebe die Oper. Ich verpasse keine Aufführung. Ich auch nicht. Hast du Carmen gesehen letztes Jahr? Überwältigend, aber wir schweifen ab. Richtig. Als Opernfreund weißt du, wie einnehmend der Gesang sein kann. Das kann Komplikationen geben. Um dem vorzubeugen, sollte ein Chazan verheiratet sein. Nun, Daniel Singer, der Sohn von Max Singer, einem wichtigen Gemeindemitglied, war der, wie sagt man, designierte Nachfolger. Aber er singt wie eine rostige Kasserolle. Ich hatte den Traum, wie wäre es, einen richtigen Chazan für Straßburg zu finden. Und deswegen habe ich die Stelle im Internet ausgeschrieben. Gab es deswegen böses Blut? Das kann man wohl sagen. Daniel Singer hat fest mit der Anstellung gerechnet. Max, sein Vater, hätte mich am liebsten umgebracht, als ich den Vorschlag machte. Das ist nicht uninteressant. Nimm mich bitte nicht beim Mord. So war das nicht gemeint. Jeder kann einen Mord begehen. Es kommt nur auf die Umstände an. Aber nicht Max Singer. Er ist ein Choleriker, ja. Aber er hat ein gutes Herz. Eher fällt er in Ohnmacht, als dass er sich an jemandem vergreift. Hast du seine Adresse? Die von Max oder die von Daniel? Von beiden. Ich schreibe sie dir auf. Wie ging es weiter? Wir bekamen diese Bewerbung aus Israel. Wir haben diskutiert, es ging hin und her und schließlich haben wir ihn eingeladen. Als er dann bei uns war und wir ihn baten, uns etwas vorzutragen, waren sich alle einig. Herr Kommissar, warum haben Sie uns einbestellt? Da steckt doch bestimmt der Adrian dahinter. Ach, Monsieur Singer. Reicht es nicht, dass er sich bei Shimon Levi durchsetzen konnte? Werden wir jetzt auch noch verdächtigt, den Shimon Levi umgebracht zu haben? Darf ich erst mal mit Ihrem Sohn alleine reden? Setzen Sie sich, Monsieur Singer. Danke. Ich möchte mit Ihnen über Shimon Levi sprechen. Ich habe ihn nicht umgebracht. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich war ziemlich enttäuscht, als sich herausstellte, dass ich die Stelle nicht bekommen würde. Für meine Familie war es ja fast selbstverständlich, dass ich der neue Chasan werden würde. Ich bin Shimon aus dem Weg gegangen. Das war nicht weiter schwer, aber als ich ihn dann das erste Mal gehört habe, da musste ich mir eingestehen, dass er einfach der Richtige war. Ich habe seither keinen Gottesdienst mit ihm versäumt. Und als ich am Vorabend von Yom Kippur für ihn eingesprungen bin, wurde mir nochmal bewusst, dass ich auf diesem Platz nichts zu suchen habe. Sie waren am Freitag vor dem Gottesdienst in der Synagoge? Ja, sicher. Und Sie haben Zeugen? Entschuldigen Sie, dass ich das fragen muss. Jeder wusste, dass ich eigentlich... Und jeder hat mit mir gesprochen. Ich meine, Sie können fragen, wen Sie wollen. Danke, Mrs. Singer. Max Singer hatte ebenfalls ein Alibi. Aber das Gespräch war dennoch nicht umsonst. Wissen Sie, es ist nicht gut, wenn ein Chasan nun verheiratet ist. Das hat Monsieur Blum schon erwähnt. Adrien? Nun gut, da hat er recht. Aber unternommen hat er nichts. Was hätte er denn unternehmen können? Na, es geht doch darum, die Möglichkeiten von Begegnungen zu befördern. Bei denen sich jungen Menschen, die zueinander passen, kennenlernen können. Haben Sie ein solches Treffen für Shimon Levi arrangiert? Natürlich nicht, ich bin kein Kuppler. Was denken Sie? Aber... Aber? Ich habe ihn zu Madame Silberstein geschickt, unsere Schatkente. Was bitte genau macht Madame Silberstein? Nun, wie schon gesagt, sie bringt junge Leute zusammen. Kommissar Schweitzer versuchte sofort, Madame Silberstein zu erreichen. Herr Kommissar, ich würde nichts lieber tun, als der Polizei zu helfen. Aber ich habe ein Haus voller Leute. Ich kann wirklich nicht. Wann kann ich mich wieder melden? Am besten nach Simrat Torah. Natürlich, nur dann alle Viertig also. Ich sollte mir einmal so einen Gottesdienst anschauen. Vielleicht, dass dieser Slava ein bisschen besser verstehe. Ja? Monsieur Blum? Ja, oder wollen wir beim Du bleiben? Sehr gerne. Adrien, wäre es möglich, dass ich mal einen Gottesdienst besuche? Aber natürlich. Am besten am Freitag, an Simchat Torah. Da können wir auch jederzeit gehen. Wieso wir? Ich begleite dich natürlich. Falls du Fragen hast, kann ich sie dir sofort beantworten. Gut, dann bis Freitag. Sie blieben nicht weit vom Eingang zur Synagoge stehen. Ständig kamen und gingen Leute, setzten sich, standen auf, diskutierten miteinander. Daniel Singer sang aus Leibeskräften, aber er war kaum zu hören. Oh, jetzt verstand ich, warum aus mir seid. Da geht's Tür, wenn ein Rajuda-Schüler. Schweitzer signalisierte Adrien, dass er gehen wollte. Ich danke dir, das war sehr interessant. Ich weiß, wir haben keinen Bach und keinen Mozart. Am darauffolgenden Montag traf sich Schweitzer mit Madame Silberstein. Danke, dass Sie mich empfangen. Ich bitte Sie, womit kann ich Ihnen helfen? Ich versuche mir ein besseres Bild von Shimon Levi zu machen. Sie wissen, was ich für eine Aufgabe habe. Ja, Sie sind eine Schach... Eine Schachhändlerin, eine Eheanbahnerin. Aber ich mag das Wort nicht besonders. Ich veranstalte bei mir Essen für junge Leute und lade sie dann noch 3 oder 4 Mal ein. Danach entscheiden Sie, ob Sie sich weiterhin sehen wollen oder nicht. Und das funktioniert? Ich überlege sehr lange, wen ich wem vorstelle. Und so sind in der Vergangenheit schon viele glückliche Ehen entstanden. Und Shimon Levi? Shimon Levi. Ein gut aussehender junger Mann mit einer guten Stellung. Er war hervorragend ausgebildet, kannte alle Gebete und die Liturgie. Das schnappt man nicht nebenbei auf. Aber er wollte nicht darüber sprechen, wo er ausgebildet wurde und auch nicht über seine Familie. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, warum er ausgerechnet nach Straßburg gekommen ist. Haben Sie ihn jemandem vorgestellt? Ja, einer jungen Frau, die sehr für die Oper schwärmt. Ich habe mitbekommen, dass sie ihm von der wunderbaren Carmen-Aufführung hier in Straßburg erzählte. Und wie hat er reagiert? Erschrocken? Nein, das ist nicht das richtige Wort. Er wurde schlagartig von einer großen Trauer übermannt. Es war schon extrem. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber er wirkte auf mich beinahe depressiv. Ich habe versucht, mit ihm darüber zu sprechen. Ich habe angedeutet, dass man sich professionelle Hilfe holen kann. Er hat nicht darauf reagiert. Könnte es sein, dass er eine heimliche Geliebte hatte? Sehr schwer vorstellbar. Warum? Könnte es sein, dass es eine verheiratete Frau war? Sie denken an ein Verbrechen aus Leidenschaft? Jeder ist fähig, einen Mord zu begehen. Es kommt nur auf die Umstände an. Ich soll Lashon Hara begehen? Lashon Hara? Lashon Hara, üble Nachrede, ist eine schwere Sünde. Madame, es geht um Mord. Offen gesagt, Shimon Levi war derart in sich selber zurückgezogen, schüchtern, ja fast abwesend. Ich denke nicht, dass er dazu fähig war, eine Beziehung zu verheimlichen, geschweige denn überhaupt eine zu führen. Aber nun gut. Rachel Berger, eine entfernte Bekannte, sie sprach auffallend oft über Shimon Levi. Ich habe es nicht weiter ernst genommen. Sie ist ein wenig speziell. Ihre Ehe ist alles andere als glücklich. Ich möchte ihr keine Unannehmlichkeiten bereiten. Auch wenn es nicht den normalen Ermittlungen entsprach, was ich unterm Volschen umhol, entschloss sich Jean-Pierre Schweitzer, Rachel Berger nicht offiziell vorzuladen. Und kam er das überhaupt, als er ahnt die Spur, auch noch mal? Er hatte in Erfahrung gebracht, wo sie arbeitete und wo sie für gewöhnlich ihre Mittagspause verbrachte. Sie saß allein an einem Tisch. Er setzte sich zu ihr. Madame Berger. Ja? Kommissar Schweitzer. Ich habe Sie erwartet. Sie haben sich sehr viel Zeit gelassen. Ich wollte mit Ihnen über Shimon Levi... Ich weiß. Wir waren ein Paar. Ihnen kann ich das jetzt anvertrauen. Er wollte mich heiraten. Hat er um Ihre Hand angehalten? Das war gar nicht nötig. Er war sehr respektvoll. Aber mit jedem Blick, mit jeder Geste, mit jedem Atemzug hat er mir seine Liebe gestanden. Wissen Sie... Er sang nur für mich. Haben Sie zusammen Pläne gemacht? Auch das war nicht nötig. Wir wussten beide, wann es soweit sein würde. Und Ihr Mann hat das auch gewusst und ihn dann umgebracht? Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, wer Shimon getötet hat. Und jetzt bitte ich Sie zu gehen. Ich muss zurück zur Arbeit. Schweitzer ahnte jetzt, warum es besser war, wenn ein Hassan verheiratet war. Er ging ins Büro und setzte sich an seinen Schreibtisch. Vor ihm lag das Foto, das er in der Wohnung gefunden hatte, und der Pass von Shimon Levi. Du, ein junger Mann, modern, wuschblick und leicht angelegt am Strand. Und dort ein frommer Gläubiger mit Kippa, Bart und im Anzug. Zwei Menschen mit Käfer gleich. Zwei ganz verschiedene Lebensläufe. Ja? Schweizer. Herr Staatsanwalt. Ja, machen Sie Fortschritte? Eben nicht. Jede Spur verläuft im Sand. Jeder Kontakt, den Shimon Levi in Straßburg hatte, habe ich überprüft. Und er bringt uns nicht weiter. Niemand hat ihn näher gekannt. Was sind Ihre nächsten Schritte? Ich muss nach Israel. Ich muss versuchen, da eine brauchbare Spur zu finden. Mit seiner Familie sprechen. Versuchen, Freunde zu finden. Bekannte. Sein Leben, bevor er in Straßburg ankam, zu verstehen. Ich bin sicher, das bringt uns weiter. Ich werde Ihnen nicht Ihren Urlaub finanzieren. Es gibt keine Hinweise für eine antisemitische Tat oder einen Terrorakt. Dann ist es leider ein unaufgeklärtes Verbrechen. Es hat sich euch, wenn geholem, zu diese Holem. A Palaz scheine, gute Mecholem, die beste Weinen. Frische Peres, nur was von den Bäumen, ein Reich von Psomim, ein Ganeden. Und ihr schwebt, nicht ihr geht, und ihr flieht, flieht als Hecker, Hecker gleich in den Himmel herein. Plutzem hirt ihre Pfeifen, was geht von der Wald aus. Und ein Patsch von Fliegeln und ein schöne modne Gelächter. Was zerdrockt sich über den ganzen Wald und löst sich aus mit der langen Genetz. Fahr eure Augen ist ein tiefer Abgrund. Ott, ott fällt ihr herab. Ihr tut ein Zitter und rabt sich auf mit der Kopf wehtig und könnt lang nicht kommen zu sich. Die Ermittlungen wurden heruntergefahren, das Team aufgelöst. Doch Schweizer arbeitete auch in den nächsten Monaten weiter, allerdings ohne greifbares Ergebnis. Gegrund, gespur, geausatz. Er hatte es sich mittlerweile zur Gewohnheit gemacht, sonntags die Sendung immer wieder jiddisch von Annie Bender-Wied zu hören. Aber lasst erscheinen, gute Meicholim, die beste Weine, frische Beeres. Er traf sich regelmäßig mit Adrian Blum im Café Brandt. Ihre beiden Frauen, Nadine und Marie-Claude, lernten sich näher kennen und verstanden sich wunderbar. Chanukka feierten sie gemeinsam. Und etwas später kamen auch die Weihnachtsbredele nach dem Rezept von Madame Schweitzer zum Einsatz. Sie sind zwar milchig, werden aber überall sehr gelobt. Wir essen heute nicht fleischig. Und die Brödel sind köstlich. Es wurde Frühling. Zu Purim begleitete Jean-Pierre Adrien in die Synagoge und war sehr erstaunt, zwischen Superman und Mickey Maus zu sitzen. Im April, nach Pessach, luden Schweizers ihre neuen Freunde zum Essen ein. Habt ihr schon Pläne für den Sommer? Ich denke, wir fahren wie jedes Jahr nach Rimini. Wollen wir nicht zusammen nach Tel Aviv? Das Meer ist das gleiche. Was für eine schöne Idee. Jean-Pierre? Ja? Ich weiß genau, was du vorhast. Dir lässt der Mord an Shimon Levi keine Ruhe. Und du hast recht. Wisst ihr, ich muss oft an Mike Brandt denken, dem die Natur alles geschenkt hatte, was man sich wünschen kann. Gutes Aussehen, eine einmalige Stimme und Erfolg, und der dann doch seinem Leben ein Ende setzte. Aber Shimon Levi hat keinen Selbstmord begangen. Ich weiß, aber beide kamen mit dem Leben in Frankreich nicht zurecht. Ich bin mir sicher, dass der Schlüssel zu diesem Fall in Israel liegt. Ich könnte dich unterstützen. Und Marie-Claude und ich könnten manchmal sogar auf euch verzichten. Aber wir machen trotzdem ein wenig Urlaub zusammen. Versprochen. Dann fahren wir dieses Jahr alle zusammen nach Tel Aviv. Schweitzer blätterte in seinen Unterlagen. Immer wieder sah er sich die beiden Bilder an, die er von Shimon Levi hatte. Der gläubige junge Mann mit ernstem Gesicht und traurigem Blick und der andere lächelnd in Shorts und im T-Shirt. Willst du mit der Polizei in Israel zusammenarbeiten? Wenn ein Kollege mit zu spärlichem Material zu mir käme, würde ich mit ihm essen gehen, aber viel mehr könnte ich für ihn nicht tun. Ich habe nicht mal einen offiziellen Auftrag. Ich werde mich trotzdem beim dortigen Kommissariat vorstellen. Wie viele Levi leben in Israel? Etwas weniger als Dupont in Frankreich. Und Duff? Der Name ist nicht so häufig. Aber das macht es auch nicht leichter. Ja, du. Vielleicht fliegen wir gleich wieder zurück. Auf keinen Fall. Am nächsten Tag ging Schweitzer direkt zur Polizei. Die anderen wollten ein wenig durch die Stadt schlendern. Zum Essen waren sie wieder verabredet. Ich rede doch kein einzig Wort Hebräisch. Aber es war genau so, wie Annie Bender-Wied erzählt hatte. Kaum hatte er eine Begrüßung gestammelt, Shalom, da antwortete man ihm schon auf Französisch. Herzlich willkommen. Nachdem Schweitzer seinem Kollegen berichtet hatte, wer er war und wie es um seine Ermittlungen bestellt war, schwieg Kommissar Sahav einen Moment. Lieber Kollege, ich kann Sie nur zu gut verstehen. Ein nicht aufgeklärter Mord lässt einen Polizist nicht los. Zeigen Sie mir bitte doch noch einmal die Fotos. Gerne. Sie sagen, das Strandbild ist das ältere? Ja. Nein, es passt nicht. Woran denken Sie? Sehen Sie, wir haben hier einen jungen praktizierenden Gläubigen, der sich zu einem Chassan hat ausbilden lassen und der gleichzeitig mit einem Bekannten leger gekleidet am Strand flaniert. Ich sehe da nichts Besonderes. Orthodoxe Juden tragen keine Shorts. Ich weiß immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen. Es gibt viele junge Juden, die nicht mehr in die Synagoge gehen, den Schabbat nicht einhalten und nicht mehr koscher essen. Und es gibt eine Menge Juden, die nur zu den hohen Feiertagen in die Synagoge gehen. Ganz wie bei den Christen. Wenn Sie aus einer sehr religiösen Familie kommen, wird das schon weniger toleriert. Wenn Sie aber aus einer orthodoxen Familie kommen, ist es eine Katastrophe. Aber das ist nicht alles. Ihr ganzes bisheriges Leben war streng geregelt. Der Tag, die Woche, das ganze Jahr. Sie mussten sich quasi um nichts kümmern. Und dann haben Sie auf einmal diese ungeheure Freiheit. Diese Menschen haben oft überhaupt keine Ausbildung. Sie wissen gar nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Es gibt einige Organisationen, die jungen Menschen dabei helfen, sich zurechtzufinden, aber... Shimon Levi war erst am Strand und dann ist er nach Straßburg gekommen. Ich gebe Ihnen trotzdem eine Liste der Organisationen hier in Tel Aviv mit. Man weiß nie. Und wenn Sie Hilfe brauchen, zögern Sie nicht, sich zu melden. Da bist du ja endlich. Wir haben einen Strohhalm. Was wollen wir trinken? Jetzt hörst du erst mal zu. Bestellen kannst du danach. Wir sind an der Oper vorbeigegangen, um zu schauen, was läuft. Und dabei sind wir auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Sie spielen Carmen. Oh, wollen wir uns das ansehen? Im Sommer finden leider keine Aufführungen statt. Aber auf dem Spielplan ist vermerkt, dass es zum Saisonauftakt eine Umbesetzung geben wird. Don José wird nicht mehr von Doofkatern gesungen werden. Und du meinst, das ist der Doof auf dem Bild von Shimon Levi? Das weiß ich nicht. Ich habe kein Foto gesehen. Schweizer berichtete von seinem Treffen mit Kommissar Sahav. Gut, zwei Strohhalme. Gib mir die Liste und ich telefoniere sie durch. Und ich werde etwas im Internet recherchieren. Es wird ja nicht weiter schwer sein, ein Bild dieses Doofkatern aufzutreiben. Ich hab's. Erst du. Nein, du. Hier. Der Doof von Shimon Levi ist tatsächlich der Tenor Doofkatern. Es gab sogar einen Artikel. Er ist nicht mehr zu den Proben und zu den Aufführungen erschienen. Es war ein ziemlicher Skandal. Ich hatte Glück. Beim zweiten Anruf einer Madame Eva Geller von der Organisation Hillel erinnert sich an Shimon Levi. Sie erwartet uns. Sie wissen, was wir in unserer Organisation machen? Nicht genau. Wir versuchen, Aussteigern beim Einstieg in ein anderes Leben zu helfen. Sie erinnern sich an Shimon Levi? Sehr genau sogar. Er kam zu uns und wirkte wie ein aus dem Nest gefallenes Junges. Komplett hilflos und verschreckt. Ich fragte ihn, was er gelernt habe. Er sagte nichts. Ich insistierte. Er sagte, er wäre Chassan und begann zu singen. Es war unglaublich. Was haben Sie unternommen? Ich habe mich bei der Oper erkundigt und Doofkatern hat sich bereit erklärt, ihn zu unterrichten. Shimon hat das Zeug zum Opernsänger. Hatten Sie danach noch Kontakt zu Shimon Levi? Nur noch einmal. Er kam, um sich zu verabschieden. Er war völlig verändert. Bart, Kipper. Er sagte mir, dass er Israel verlassen werde. Er habe eine Stelle als Chassan in Straßburg angenommen. Ich konnte mir diesen Sinneswandel nicht erklären. Ich habe Doof angerufen, aber er hatte auch keine Erklärung. Er war noch erschrockener als ich. Nun gut. Es war seine Entscheidung. Wie geht es, Shimon? Er ist tot. Nein. Er wurde ermordet. Das ist ja furchtbar. Haben Sie eine Idee, wo wir Doof finden könnten? Wir würden gerne mit ihm reden. Aber ja, natürlich. Ich gebe Ihnen seine Nummer. Monsieur Legrand? Ja? Ich rufe Sie aus Tel Aviv an. Aber ich habe ihn doch gesagt. Wir haben Doofkatern auf dem Foto identifiziert. Aber sein Telefonanschluss ist abgemeldet und ich finde keine Adresse. Sie haben völlig recht. Dieser Doof kann ein wichtiger Zeuge sein. Er wird aber schwerlich 4000 Kilometer entfernt einen Mord begangen haben. Ich bitte die Polizei in Tel Aviv, offiziell uns bei der Suche nach Dov Katan behilflich zu sein. Am nächsten Morgen ging Schweizer noch einmal zu seinem Kollegen Shmuel Zahav von der Mordkommission. Legrand hatte ihn bereits informiert. Haben Sie nicht Lust, bei uns anzufangen? Sie haben in kürzester Zeit die Nadel im Heuhaufen gefunden. Diese Fähigkeit haben nicht viele. Unser Kollege Kommissar Zufall kam mir zu Hilfe. Da haben Sie auch wieder recht. Man braucht Glück. Wir werden jetzt also Dov Katan suchen. Wenn er noch in Tel Aviv ist, werden wir ihn vielleicht finden. Ich schreibe ihn als Zeugen zur Fahndung aus. Wie lange sind Sie noch in der Stadt? Wir fliegen in 2 Wochen. Gut, ich melde mich, sobald wir etwas haben. Auf jeden Fall, bevor Sie zurückreisen. Marie-Claude war froh, dass jetzt der Urlaub richtig beginnen konnte. Sie verbrachten die frühen Vormittage am Strand, zogen sich, wenn es zu heiß wurde, zu einer langen Siesta zurück und schlenderten an den Abenden durch die Altstadt. Nadine und Adrien zeigten ihnen die Sehenswürdigkeiten und gemeinsam entdeckten sie einige Restaurants. Die Tage vergingen auf angenehme Weise, auch wenn Schweizer in Gedanken seine Ermittlungen weiterführte. Der Duff weiß vielleicht, warum aus der Shimon Levi auch so stark wieder an die Religion zurück ist. Ich weiß ganz sicher, mit wem er in Verbindung ist. Ich muss warten. Nach 3 Tagen klingelte sein Telefon. Ja? Kommissar Schweizer? Kommissar Zahav, haben Sie Neuigkeiten? Mehr als das. Wir haben Dov Katan. Eine Streife hat ihn in einem ziemlich finsteren Viertel vor einer halben Stunde aufgegriffen. Er ist möglicherweise nicht wirklich ansprechbar, aber er hat auf seinen Namen reagiert und ist ohne Schwierigkeiten mitgekommen. Weiter hat er noch keine Aussage gemacht. Er wird gerade hierher gebracht. Ich dachte, Sie wären gerne bei der ersten Vernehmung dabei. Ich komme sofort. Schweizer und Adrian Blum betraten das Nebenzimmer des Vernehmungsraums. Durch eine Scheibe getrennt konnten sie Dov Katan beobachten. Er saß zusammengesunken auf einem Stuhl und hielt seine linke Faust fest verschlossen. Er wirkte abwesend und antwortete nicht auf die Fragen, die ihm die Polizisten stellten. Er summte nur vor sich hin. Das ist aus Carmen. Wie bitte? Das ist die Arie des Don José aus Carmen. Aber was hat er mit seiner Stimme gemacht? Was hat er überhaupt gemacht? Er ist in einem bedauernswerten Zustand. Wir haben ihm Blut abgenommen und lassen es gerade untersuchen, aber ich vermute, er hat in der letzten Zeit jede Droge konsumiert, die er bekommen konnte. Er ist nicht vollends weggetreten. Aber er antwortet nicht. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich versuche, mit ihm zu reden? Meinetwegen. Er spricht kein Französisch. Schauen wir mal. Monsieur Katan, ich bin Jean-Pierre Schweizer. Ich bin Kommissar der Mordkommission und komme aus Straßburg. Bei dem Wort Straßburg veränderte sich das Gesicht von Dov Katan. Er richtete sich auf und streckte dem Kommissar seine geballte linke Faust entgegen, öffnete sie und ließ einen Gegenstand in die Hände von Jean-Pierre Schweizer fallen. Sie können mich verhaften. Was soll das? Warum sagt er das? Sie können mich verhaften. Das ist aus Carmen. Es sind die Worte von Don José, nachdem er Carmen erstochen hat. Dov Katan ist Linkshänder. Wie unser Täter. Was hat er ihm gegeben? Einen Schlüssel. Adrien, erkennst du ihn? Aber ja. Das ist der Schlüssel unseres Radiostudios. Er muss in Straßburg gewesen sein. Wenn wir dieses Indiziengeständnis ernst nehmen, dann hat er Shimon erstochen. Wie er zuvor unzählige Male Carmen auf der Bühne erstochen hat. Aus Liebe. Aus dem Gefühl heraus, verlassen worden zu sein. Was weiß ich. Vielleicht wird er es uns eines Tages erzählen. Im Moment braucht er, glaube ich, trotz allem Hilfe. Wir kümmern uns darum. Ich danke Ihnen. dem dosigen Siesen Hollem hab ich übergelebt in der Minute, wo der junge Mann mit die Brillen is gestanden über mir und hat nicht aufgehört zu lachen von meine Brief. Er hat gelacht und mir hat sich getrifft Blut. Und dort im Saal haben gespielt die Klezmeurim. Die Fiddle hat geweint, die Trompete hat geterreleiket, die Flöte hat gepfeift, der Boss hat gebrummt, die Kesselpoik hat gebarabanevet. Bam, bam, bam. Und das Herz ist mir geworden pust und ledig. Auf der Neschome wisst und finster. Heuschech, heuschech in alle Winkelech. Wisst ihr mittlerweile, was genau passiert ist? Dovkatan wird sich in Straßburg vor Gericht verantworten müssen. Er hat den Mord gestanden. Er ist, nachdem Eva Geller ihn informiert hatte, nach Straßburg geflogen und wollte sich mit Shimon aussprechen. Shimon hat sich erst geweigert, ihn dann aber ins Studio bestellt. Shimon wartete drinnen, er hatte den Schlüssel außen stecken lassen. Dann kam es zum Streit. Waren Sie ein Paar? Eine Zeit lang waren Sie zusammen, ja. Wieso hatte Dorf ein Messer dabei? Er hat es einfach gekauft. Er hat in Straßburg auf der Straße gelebt, er wollte kein Hotel. Warum? Ich weiß es nicht. Mit dem Messer hat er sich seine Brote geschmiert. Und dann? Dann kam der Streit, der Schmerz, die Zurückweisung, der Mord. Vielleicht gibt es für Dov nach seiner Haft eine zweite Chance. Zu Yom Kippur begleitete Jean-Pierre Schweitzer Adrian Blum in die Synagoge. Daniel Singer hatte sehr an seiner Stimme gearbeitet und machte seine Sache ganz ordentlich. Am nächsten Tag hatte Schweitzer keinen rechten Appetit. Am Abend bereitete er für sich und Marie-Claude ein Choucroute mit Lachs zu. Ja, wie lange hast du dich eigentlich schon im Rosiert? Ich habe ein paar Tage, warum? Ja, willst du dir ein Bord wachsen lassen? Ich weiß es noch nicht. Was würdest du sagen, wenn ich mich ins Judentum umtreife? Willst du mal schauen, oder was? Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre. Pensez-moi le soldat qui meurt et qui la perd. Sprich dein Gebet, Shimon Levy. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Annette Fern. Es sprachen Erzählerin Imogen Kogge, Jean-Pierre Schweitzer, Luc Schillinger, Marie-Claude Schweitzer, Monique Seemann, Adrien Blum, Tobias Kempf, Nadine Blum, Michelle Mehn, Annie Bender-Wied, Rosina Eichner. In weiteren Rollen Kati Bernecker, Norbert Engel, Daniel Dietrich, Bruno Dreifürst, Yannick Hornecker, Daphne Übelé, Claudia Hübschmann, Marilyn Jack, Christian Klischert, Ulrich Lampen, Sebastian Miro und Jean-Pierre Schlag. Ton und Technik Daniel Sänger, Teugun Kirali und John Kohl. Gitarre Teugun Kirali. Besetzung Leon Hase. Regieassistenz Martin Bunz. Übersetzung, Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2022. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.